Kapitel 10. Paul kommt zurück. Die Tante ist weg. Ich öffne die Augen ein kleines bisschen. Nein, ich kann es nicht glauben. Sissy küsst Paul. Ich liege nackt im Bett und ihr küsst euch. Ich habe es gewusst. Ich habe es immer gewusst. Schämt ihr euch nicht? Aber Sissy, sei ruhig, Paul. Else ist ohnmächtig. Wir können alles tun. Ich weiß nicht. Ruhig. Sie küsst ihn wieder. In meinem Zimmer. Es klopft. Wer ist da? Bist du es, Philou? Willst du deine Else sehen? Noch einmal sehen? Ich bin so schön wie vor einer Stunde im Musikzimmer. Komm zu mir. Jetzt gleich. Denn bald ist es zu spät. Bald bin ich kalt und weiß. Dann bin ich nicht mehr schön. Dorstei. Es ist Dorstei, nicht der Philou. Gebt mir meinen Mantel. Gebt mir mein Kleid, meine Schuhe. Ich will nicht mehr nackt sein. Halte ihn fest, Paul. Lass ihn nicht mehr gehen. Wegen Dorstei ist das alles passiert. Paul, hörst du mich? Dorstei ist... Aber was ist das? Warum kann ich nicht sprechen? Paul, ich kann mich auch nicht bewegen. Ist das schon das Veronal? Wie geht es der Kranken? Schlecht geht es der Kranken, Herr von Dorstei. Sie stirbt. Paul lässt ihn nicht ins Zimmer. Gut so, Paul, danke. Er geht wieder. Aber nein, Paul, lass ihn nicht gehen. Er muss Papa noch 50.000 schicken. Du musst es ihm sagen. Ich kann nicht. Ich schlafe gleich ein. Paul, Paul. Es geht nicht. Ich kann nicht sprechen. Paul. Ich habe Veronal genommen. 50 Stück, 100 Stück. Hilf mir, Paul. Ich habe es nicht tun wollen. Ich war verrückt. Ich will nicht sterben. Es war nur wegen Papa, wegen Dorstei. Aber das ist jetzt egal. Weißt du was, Paul? Ich glaube, Herr von Dorstei ist in das nackte Fräulein im Bett verliebt. Paul, lass mich nicht sterben. Ich bin noch so jung. Ich will noch so viel machen. Ich will auf Berge gehen. Ich will tanzen, reisen. Ich will heiraten. Ich heirate Fred oder dich, Paul. Oder den Philou. Ganz egal. Nur nicht einschlafen. Morgen. Morgen machen wir einen Ausflug auf den Cimone. Du und Sissy und ich. Morgen ist ein schöner Tag. Die Sonne. Und wir nehmen den Philou mit. Und ich bin müde. So